sprach, wer in der Tiger träumt, den lässt sein Traum nicht los. Die Katharina bleibt heute Nacht bei mir, bereit, denn der Morgen kommt schon bald. Die Katharina, es wird Frühling hier, aber die Nächte sind kalt. Die Katharina, wenn die Sonne kommt, sind deine Wangen beide rot. Denn ich halt dich wach, küss dich in der Nacht, Liebe ersetzt Milch und Brot. Drum vergiss die Sorgen, schlafen kannst du morgen, aber geh heute nicht mehr fort. Der Samowar beide wussten doch sogleich, das Glück macht sie nur heute Nacht an süßen Stunden reich. Die Katharina bleibt heute Nacht bei mir.